Ja, schönen guten Abend. Ich gehöre zum Team des Rechten Randes. Es ist eine der bundesweit erscheinenden Fachpublikationen, die sich seit mittlerweile über 10 Jahren vor allem mit den rechten Grenzgängen sozusagen zwischen Konservatismus, Faschismus, aber eben auch mit den militanten Neonazis leider auseinandersetzen muss. Über die Gründe brauchen wir hier, glaube ich, gar nicht groß spekulieren. Über den Rechtstrend eben nicht nur in dem Bereich möchte ich ja auch heute gerne ein bisschen sprechen. Ich werde gerne versuchen wollen, das einzulösen, wofür ich eingeladen worden bin, nämlich die rechten Tendenzen in der Esoterik beziehungsweise Tendenzen der Esoterik in der Rechten darzulegen. Ihr merkt, das geht schon ein bisschen quer, aber genauso habe ich es auch versucht zu betonen, weil wir es eben nicht damit zu tun haben, dass irgendwie irgendwer irgendwas unterwandert, sondern dass tatsächlich aus rechten Denken heraus man esoterisch sozusagen sich wenden kann, beziehungsweise Esoterik eine bedeutende Rolle hat, gerade für rechte Theoriebildung. Ich möchte gerne heute mit euch 3-4 Schritte nachvollziehen, um das ein bisschen deutlich werden zu lassen. Ich möchte gerne anhand von aktuellen Beispielen alleine schon mal aufzeigen, wie breit das Thema eigentlich ist, obwohl es in der Öffentlichkeit kaum Thema ist. Ich möchte dann historische Beispiele erwähnen, die heute noch eine Relevanz haben. Und vor allem würde ich gerne versuchen mit euch darzulegen, welche ideologischen Überschneidungen es überhaupt geht. Konkret, es werden Namen genannt, es werden Strukturen genannt und es wird versucht, eine Ideologiekritik zu entwerfen. Und abschließend würde ich dann gerne noch auf einzelne Beispiele eingehen, die quer liegen, uns aber immer wieder beschäftigen, zumindest in den letzten Jahren immer eine größere Rolle bekommen haben. Das dauert schon 40, 50 Minuten. Das sei vorweg warnend gesagt. Drum Folien, drum aber eben auch einige Musikbeispiele, nicht nur um das aufzulockern, sondern auch tatsächlich als Quellenbeweis, damit vielleicht nicht manche denken, ja, der kann uns ja viel erzählen, kann man so interpretieren, wo sind denn die Quellen? Es soll wirklich nur darum gehen, welche rechten Implikationen gibt es und umgekehrt aus der Esoterik heraus, wo gibt es da Trends nach rechts hin? Ich glaube, das ist genug der Vorrede. Und wenn wir ehrlich sind, kann man auch fast sagen, so in den 70er Jahren hat man das noch kaum so wahrgenommen in der Bundesrepublik. Dachte vielleicht, naja, so ein paar Hippies, Gott, sind die alle ganz lieb. Ist auch alles irgendwie politisch kein Problem, wenn die individuell so sein möchten, wenn sie mit den Bäumen reden wollen, wenn sie ums Feuer tanzen wollen. Bitte, warum nicht? In den 80er Jahren konnte man dann feststellen, dass immer mehr esoterisches Denken tatsächlich für die Menschen von großer Bedeutung geworden ist, im Sinne von der individuellen Lebensfindung, dass immer mehr esoterische Praktiken sozusagen im Alltag Platz gefunden haben, um eben den Alltag zu bewältigen. Das hat auch zur Folge gehabt, dass bis weit in die 90er Jahre erst ganz zarthaft eine Kritik formuliert worden ist an den esoterischen Konzepten. Wie weit das gegangen ist, ich sage das mal so salopp in der Gelassenheit, wird, glaube ich, an einem Bild deutlich, was ich aufgelegt habe. Der eine ist zumindest momentan am meisten im Fernsehen. Otto Schily indes ist ein bekennender Anhänger der Anthroposophie. Das hat er übrigens auch mit Hans-Georg Werner Haverbeck gemein. Hans-Georg Haverbeck war nämlich vor seiner rechten Karriere in der anthroposophischen Gemeinde groß integriert, hat dort unter anderem auch als ausgebildeter Priester in der Christusgemeinschaft mitgewirkt. Und Otto Schily hat unter anderem auch im Hintergrund zumindest es geschafft, dass die Anthroposophie nämlich nicht vor etlichen Jahren bei einer Enquete-Kommission zu Esoterik und rechten Tendenzen mit aufgegriffen worden ist. Sie ist eine der wenigen Gruppen, die nicht dort sozusagen im Bundestag überprüft worden ist, in der Frage, ob es dort rechte Implikationen und rechte Positionen gibt. Ja, da seht ihr eigentlich auch schon, wie weit verbreitet Esoterik und irgendwie rechtes Denken da präsent ist, da noch zusammen auf dem Parteitag. Und nur ein anderes Beispiel dafür, wie wir eigentlich auch uns längst von dem Gedanken, glaube ich, trennen sollten, dass wir es mit der Esoterik, mit irgendeiner Indie- oder gar Subkultur zu tun hätten. Ein kleines Beispiel nur allgemeiner Art. Vielleicht können einige unten die Quelle nicht sehen. www.bewusstleben.de, das ist eine kostenlose Zeitung aus dem Esoterik-Spektrum. Und da merkt man auch schon ein bisschen, welches Klientel die Esoterik nämlich im Allgemeinen an visiert, beziehungsweise wer am meisten sich in diesem Spektrum bewegt. Es sind tatsächlich eher die gute Mittelschicht und statistisch gesehen auch überwiegend Frauen, meistens Sozialpädagoginnen und Lehrerinnen, die dort eingehen. Aber auch, bitte nicht diskreditierend jetzt gemeint, natürlich auch einige Männer, allerdings prozentual weniger. Ich fand es ganz spannend, alleine den Gedanke, liebe deinen Geldbeutel wie dich selbst. Geld macht doch glücklich. Da deutet sich zumindest etwas an, dass eben nicht nur da ökologisch und menschenfreundliche Positionen vielleicht verkörpert werden, in den verschiedenen Seminaren, Praktiken und so weiter, sondern dass hier auch schon längst ein anderes Denken Einzug gehalten hat, nämlich wie man vielleicht seine eigene soziale Rolle esoterisch gut legitimiert ertragen kann. Salopp formuliert, du, es macht mir wirklich Herzschmerzen, dass ich dich jetzt kündigen muss. Aber ich weiß, es geht nicht anders. Und genau solche Seminare, wie ich sie eben gerade betont habe, werden in den Kreisen angeboten. Dass eben gerade im Personalmanagement, im Lean-Management, vielleicht gerade etwas überspitzt gesagt, esoterisches Denken als rhetorische Praktik eingeführt wird, um sozusagen den Menschen, die eben kündigen müssen, das Leben ein bisschen zu erleichtern oder liebe deinen Geldbeutel wie dich selbst, die viel Geld haben, Geld verdienen, sich nicht so groß Gedanken machen darüber, wie vielleicht die Ausbeutungsverhältnisse in der Gesellschaft sind. Das waren natürlich Beispiele, die mehr allgemeiner Art sind, die eigentlich fast vom Thema wegführen könnten und da weitermachen könnten, wo Claudia angefangen hat, einen Überblick zu geben über Esoterik im Allgemeinen. Aber ich möchte es gleich brechen und dahin gehen, wo oftmals eben nicht drüber geredet wird, erst recht nicht von der Esoterik selber. Da gibt es keine große kritische Diskussion in den letzten Jahren dazu, sondern da wird eher geschwiegen oder man ist überrascht, was passiert. Unter anderem war ziemlich überrascht Ende dieses letzten Jahres die Waldorfschule in Braunschweig. Vielleicht haben das einige von euch mitbekommen. Dort hat nämlich Andreas Mohlau 6-7 Jahre als Deutsch- und Geschichtslehrer unterrichtet. Und er kam dann auf die Idee, nachdem die NPD in Sachsen in den Landtag gezogen ist, sich dort als wissenschaftlicher Mitarbeiter zu bewerben. Ihr könnt euch vorstellen, dass es für die Anthroposophie, für die Waldorfschule ein totaler Schreck war. Und es hat auch diese Schule tatsächlich in der Form gespalten, dass sie nicht wussten, wie sie damit umgehen sollten. Nämlich zum einen waren sie darüber erschrocken, oh, der war ein sehr beliebter Lehrer und wir haben das überhaupt nicht gemerkt, was für Positionen der hat. Im Übrigen hat er seine Staatsexamen über Alfred Rosenberg geschrieben und dessen magische Dimension. Sie haben auch das im Unterricht nicht gemerkt, sie haben es auch nicht in der Elternarbeit und auch erst recht nicht in der Lehrerschaft sozusagen gemerkt. Ich betone das deshalb so deutlich, weil ihr das alle wahrscheinlich wisst, in der Waldorfschule ist die Eltern-Lehrer-Arbeit, das Verhältnis zueinander wesentlich enger ausgerichtet als eben in normalen Schulen, das heißt in staatlichen Schulen. Darum ist eben dann auch, nachdem das bekannt geworden ist, weil er sich eigentlich nur beurlauben lassen wollte, man ihn dann aber prompt gekündigt hat und darüber in der Lehrerelternschaft ein heftiger Streit ausgebrochen ist, erst recht wie mit den Kindern, die auch in Braunschweig zur Schule gegangen sind, umzugehen ist, dass da das total gesplittet ist in der Schule und erst jetzt langsam etwas anfängt, was ich nachher aufgreifen werde, nämlich eine Diskussion über rechte Positionen, vor allem Rassismen in der Anthroposophie, ausgehend davon, dass sie sich gefragt haben, wieso haben wir das nicht gemerkt. Das war ein kleines Beispiel, wo das ein bisschen deutlich wird. Ein anderes Beispiel auch, da merkt man, dass die Anthroposophie eine große Rolle haben könnte bei diesem Themenfeld, ist, dass in Hamburg an der Waldorfschule in Altona unter anderem auch der Junge von Jürgen Rieger, einem der bekanntesten Neonazi-Anwälte, zur Schule geht. Die Schule hat dort das aber sehr früh erkannt. Sie konnte es erst nicht wissen, weil der Sohn nicht den Namen des Vaters hat und darum ihnen das nicht aufgefallen ist. Als sie das dann aber gemerkt haben, hat die Schule eine andere Konsequenz gezogen als die in Braunschweig. In Braunschweig, wie gesagt, ist dem Lehrer sofort gekündigt worden und nach einem längeren internen Streit auch die beiden Kinder der Schule verwiesen worden. In Hamburg indes sind sie auf eine andere Idee gekommen. Sie haben schlicht und einfach Jürgen Rieger Hausverbot erteilt, indirekter Art, indem sie gesagt haben, sie sind hier unerwünscht. Er soll auch nur einmal dort aufgelaufen sein. Das hat auch gleich zu Streitereien geführt, weil ihr könnt euch das vorstellen, in Hamburg ist Jürgen Rieger nun kein Unbekannter und er sieht auch relativ markant aus, der fällt da natürlich auch sofort auf. Allerdings ist da etwas deutlich geworden, dass das nicht nur ein Ausrutscher sein muss, dass da ständig Rechte bei der Waldorfschule auflaufen. In Hannover gab es auch ein Rieseneklat. Jürgen Rieger selbst, das überrascht nämlich gar nicht, dass er sein Kind dorthin schicken lässt von seiner Freundin, versteht sich nicht nur als Neonazi, sondern auch als bekennender Heide. Und dafür setzt er sich auch massiv ein. Unter anderem unterhält er in Dörferden, das liegt bei Verden nahe Bremen, den sogenannten Heisenhof. Den hat er vor knapp einem Jahr gekauft für die Friedrich-Wilhelm-Tietjen-Stiftung. Die Wilhelm-Tietjen-Stiftung ist in London ansässig. Der Grund ist ganz banal. Er weiß nämlich schlicht und einfach aus der Geschichte seines Verbotes des von Hetendorf 13, wo er jahrelang ein Neonazi-Zentrum hat, dass es vielleicht klüger ist, seine Stiftung und Vereine im Ausland anzusiedeln, damit sie sozusagen im staatlichen Zugriff schwieriger möglich sind, dass der Staat dort zugreift. Jürgen Rieger will auf diesem Heisenhof unter anderem Wohnmöglichkeiten für Neonazis schaffen, unter anderem Tagungsmöglichkeiten und darum wird London auch deutlich, warum er dort den Sitz der Stiftung gesetzt hat, er will dort auch Fruchtbarkeitsforschung betreiben. Und das meint er ernst. Diese Ernsthaftigkeit drückt sich unter anderem auch darin aus, dass auf diesem Heisenhof, es ist ein elendlanger juristischer Streit dort über die Baurecht und über die Wohnrechtsmöglichkeiten ausgebrochen. Was ihr oben seht, ist kurz vor am verlängerten Himmelfahrtswochenende am 5. 7. Mai, wo nämlich die Neonazis, die dort wohnen, die könnt ihr sie oben sehen, dort auch schon längst am Renovieren und am Restaurieren der vier Gebäude sind, im Übrigen mit Bunker- und Schießanlage. Und ihr könnt unten sehen, wer da nämlich an den Tagen noch aufgelaufen ist. Mitte der 90er Jahren kaufte er das Gut Svenneby im schwedischen Västergötland und er wollte dort auch ganzheitliche Seminare durchführen lassen. Im Übrigen hat dieses Gut auch schon der Wilhelm Tietjen mitfinanziert. Wilhelm Tietjen, längst verstorben, 2002, war ein alter NSDAPler, der angeblich 1,5 Millionen Euro Rieger vermacht haben soll und unter anderem auch schon dieses Projekt in Schweden mitfinanziert hat. Rieger hatte dort gehofft, unter anderem 18 junge deutsche Familien zu finden, die dann in dieser, Zitat, wunderschönen Landschaft, unberührt von Umerziehung, Überfremdung, Drogen und Rauschgift gelegen, Kinder zeugen sollten und dort biologisch-dynamischen Landbau betreiben sollte. Für diesen biologisch-dynamischen Landbau hat Rieger dann auch noch EU-Gelder bekommen, weil das damals gefördert worden ist. Allerdings sind ihn vor einigen Jahren die Rinder in Häkchen durchgebrannt, haben in Nachbarsfeldern gewüstet, was zur Folge hatte, dass die Herde dann beschlagnahmt worden ist. Allerdings meines Wissens nach er die Gelder, die Fördermittel nicht zurückzahlen musste. Die Idee der Seminare, der esoterisch ausgerichteten Art, hat allerdings die Reiki-Meisterin Barbara Simonson und die Heilpraktikerin Ulrike Spielvogel noch angenommen. 95, 96 versuchten sie dort Seminare anzubieten und erst als wir unter anderem dann in der Taz darüber berichteten, wer eigentlich der Gutsherr ist und dass, wenn man dort ein Seminar macht, man vielleicht nicht gerade Herrn Rieger trifft, aber zumindest seinen Geldbeutel mitfüllt, hat es zur Folge gehabt, dass diese Seminare abgesagt worden sind. Ähnlich erging es den Heilpraktiker Jan-Dirk Farning, der auch gehofft hatte, dort die Kraft der Natur auf dem Gut für seine Esoterik-Seminare nutzen zu können. Auch als wir dies glücklicherweise früh genug mitbekommen haben und veröffentlicht haben, sind die Seminare ausgefallen. Längst aber gehe ich überhaupt nicht auf alle Aspekte ein, die in dem Zitat sind. Das aus Thomas Mann, der unter anderem in Betrachtung des Unpolitischen, wie das Werk von ihm heißt, dieses Bild, was zufälligerweise eben vor Seti auch aufgreift, den heiligen Hain inhaltlich bewertet. Ich zitiere mal. Dort kniet ihr Menschentum feierlich vor dem Heiligen erniedernd. Priesterlich verhüllte Gestalten, wer in diesem Bild eine Beleidigung der Menschenwürde erblickt, dem dürfte man Banause nennen. Denn schließlich sei die Humanität des emanzipatorischen Fortschrittes entweder nicht die wahre oder nicht die ganze Humanität. Denn wie soll ein Werk inhuman genannt werden dürfen, das von der Frechheit, Schlichtheit und Pöbelgier gehetzten Blickes eine Traumzuflucht würdevoll demütiger Menschen Anstandes bietet. Also um es ganz deutlich zu sagen, ist eigentlich eine antimodernste Bewertung und die Sehnsucht danach, dass eben nicht der Pöbel, sondern eben die Elite sozusagen das Transzendente, das Spirituelle wiederentdeckt und das auch als Teil sozusagen der menschlichen Würde wiederfindet. Da deutet sich an, um was es sich vor allem nämlich dreht, nämlich um eine Kritik an der modernen Gesellschaft. Und das ist, wenn überhaupt, auch das zentrale Motiv zwischen der Esoterik und der extremen Rechten, beziehungsweise überhaupt, dass Esoterik in den letzten Jahren so geboomt hat, nämlich als Reflex auf die sich immer schneller verändernde Welt. Diese Motive, kann auch gesagt werden, sind Motive der sogenannten Entfremdung. Und die Entfremdung, dieser Grundgedanke, ist überhaupt gar nicht so neu, wie man manches Mal denkt. Nämlich schon 650 vor Christi hat Hesiod festgestellt, dass die moderne Gesellschaft, auch salopp gesagt, mehr und mehr vor die Hunde geht. Das schon 650 vor Christi, wie gesagt. Und er hat vier Bereiche aufgemacht, die uns seitdem aber immer wiederkehren als Kritik an der modernen Gesellschaft. Nämlich, dass der Mensch sich immer mehr von sich selbst entfremdet, dass er auch sich zum eigenen Mensch Menschtum sozusagen mehr und mehr entfremdet, also der Mensch mit dem Menschen nicht mehr so kann, dass er das Verhältnis zur Natur verloren hat und vor allem damit einhergehend, dass er das Göttliche verloren hat, dass er den Zugang hierzu in den letzten Jahren, in den letzten Jahrhunderten sozusagen nicht mehr spüren konnte. Und da sind wir eigentlich mittendrin an zentralen Punkten, die uns seit der deutschen Romantik um 1800, im 18. Jahrhundert, Entschuldigung, und der Lebensphilosophie des 19. Jahrhunderts immer wieder in rechten Kreisen begegnen. Die extreme Rechte, euch ist das bekannt, beginnt eigentlich schon sehr, sehr früh, 1830, 40, sich ideologisch zu formieren, vor allem nämlich in Abgrenzung zur Aufklärung, die sich dort mehr und mehr entwickelt. Aber erst ab 1871 kennen wir das als organisatorische Formierung, nämlich als völkische Bewegung. Und seitdem begegnen uns eigentlich immer wieder ein bestimmtes Begriffspaar, nämlich bestimmte dualistische Motive rechter Mythen. Auch hier werde ich nicht auf alle eingehen, sondern nur zwei, drei, vier herausgreifen. Einige von euch werden vielleicht sofort erkannt haben, hier sind eigentlich die Inhalte eines aufklärerischen Denkens und hier sozusagen die rechte Gegenargumentation. Und diese Begriffsbilder tauchen immer wieder auf und machen, glaube ich, auch gleich deutlich, welche spirituelle Dimension eigentlich dort vorhanden ist. Für alle rechte Konzepte kann gesagt werden, dass sie davon ausgehen, dass nicht alle Menschen per Ratio die Welt erkennen können, sondern eben tatsächlich nur intuitiv ein ausgewählter Teil der Menschheit, ihr könnt euch dann auch denken, welche, sozusagen das Richtige erkennen können, anschauen können, erschauen können und dann die Geschicke leiten können. Das heißt natürlich auch, dass Logik, Rationalität, hier mit dem Begriff Logos ausgedrückt, dem das Bild des Mythos entgegengestellt wird. Nur in der mythischen Letztendgründung, die eben, wie gesagt, nur ein ausgewähltes Publikum erkennen kann, liegt eigentlich der Schlüssel, um den Weg zurück zum in Häkchen goldenen Zeitalter zu finden. Das deutet auch etwas an, wie natürlich Zivilisation und Kultur verstanden wird. Zivilisation als was Künstliches, von Bürgern gemacht, für Bürgern, und Kultur als was Natürliches, Urgewachsenes, im Kampfe entstanden. Und, ist nur ein Punkt noch aufgreifend, werden Demokratien, moderne Gesellschaften dann eben auch als was Mechanisches verstanden, nur rein technisch und eben nicht ganzheitlich organisch, wie eben in ihrer Vorstellung sozusagen eine Welt funktionieren sollte. Vereinfacht gesagt, jeder soll seinen angestammten natürlichen Platz finden, hat er den gefunden, beginnt sozusagen auch der ganze organische Apparat miteinander zu funktionieren. Das Interessante dabei ist, dass das eigentlich die immer wiederkehrenden Motive sind, wenn wir uns rechtes Denken angucken. Nicht, wenn wir ausschließlich auf Nationalismus, Rassismus, Antisemitismus oder Sexismus schauen, sondern die Letztendbegründung ist eigentlich genau diese, dass immer jene dualistischen Motive auftauchen. Und da wird auch deutlich, dass überhaupt nicht in irgendeiner Form von Unterwanderung gesprochen werden kann, wenn rechte Religiosität leben wollen oder spirituelle Konzepte entwerfen. Dann der Bereich des integralen Traditionalismus. Schade, es hält sich da gerade nicht so. Wo davon ausgegangen wird, dass es eine Urreligion gäbe, die sozusagen alle anderen Religionen inspiriert hätte. Und dann der Bereich des ästhetischen Fundamentalismus. Da nenne ich nur als ein Beispiel eine Person, Stefan George. Doch welche Bedeutung, welche Relevanz hat das eigentlich wirklich für die extreme Rechte? Wenn man sich im Allgemeinen vorstellt, dass man das Bild des Neonazis vor Augen hat, Glatze, Bomberjacke, Springerstiefel, wird man mal denken, naja, das ist jetzt hier echt eine leichte Überinterpretation des geistigen Know-hows. Ja, aber das ist eben nicht die gesamte Rechte. Und ich glaube, das muss ich hier gar nicht groß ausführen, dass die extreme Rechte sich eben nicht nur auf dieses Klientel beschränkt, wobei dort auch, ich werde nachher ein Beispiel bringen, Religiosität auch eine große Rolle spielt. Religiosität hat in der extremen Rechten eigentlich drei Bereiche und man kann fast sagen drei Funktionsebenen. Nämlich zum einen die mythische Letztendbegründung ihrer Ideologie. Schaut euch Rassentheorien an, ihr werdet immer, wenn ihr das so lange durchhaltet und euch das auch noch im Original antut, feststellen, dass sie sich alle im mythischen Ursumpf der Arier, Germanen, Kelten und so weiter zurückbeziehen. Dort ist der Knackpunkt für sie, wo sozusagen die Letztendbegründung der vermeintlichen Vorherrschaft der Weißen und des vermeintlich besseren Wissens der Weißen da ist. Die zweite Ebene ist tatsächlich eine eigene Identität, eine eigene Sinnstiftung für die einzelnen Individuen selber zu geben, sich selbst zu legitimieren, also eine ganz normale Funktion von Religiosität, sich selbst in dieser Welt zu verordnen, wo komme ich her, wer bin ich, wo gehe ich hin. Und der dritte Bereich, ihr könnt euch das auch eigentlich denken, wurde schon fast bei dem Bild mit der Artgemeinschaft deutlich, natürlich durch gemeinsame Rituale, durch gemeinsame Kulte werden natürlich Gemeinschaftserlebnisse geschaffen und Gemeinschaftserlebnisse führen zu Wir-Gefühle, zu Identitätsbildung einer Gruppe. Und genau diese drei Bereiche, können wir eigentlich feststellen, tauchen in der extremen Rechten immer, immer wieder auf. Wir können schon nämlich in der völkischen Bewegung verschiedene spirituelle Konzepte feststellen, religiöse Systeme feststellen, die bis heute weiter fortbestehen. Unter anderem germanisch-religiöse Konzepte, die Ariosophie, naturreligiöse Systeme, meistens natürlich als Heidentum verpackt, esoterische Systeme, Segmente der Theosophie und der Anthroposophie, auf die ich gleich eingehen werde, germanisch-christliche Systeme, wo davon ausgegangen wird, dass Jesus Arier gewesen ist. Keine Sorge, ich lese da nicht alles vor. Ihr könnt euch eh vorstellen, dass das heute natürlich ein Galopp durch die Jahrzehnte und Jahrhunderte ist. Ich gehe hier nur auf zwei Punkte drauf ein. In dem Sittengesetz wird nämlich vorgeschrieben, da merkt man wirklich, wie ernst das mit der Fruchtbarkeitsforschung ist, nämlich im Rahmen des Möglichen, dass dort die Anhänger nicht nur gebeten, sondern die Pflicht haben, sich unter ihrer Gleichen ausschließlich zu paaren. Also das heißt konkret, man kann da sowieso nur mitmachen, wenn man einen arischen Nachweis hat und man soll bitte sehr eben dann auch Arier in Häkchen rein biologisch gesehen zeugen. Die Artgemeinschaft selbst versteht sich als Kampfgemeinschaft, als ideologische Speerspitze innerhalb der neonazistischen Szene, wo eben versucht wird, immer mehr Jugendliche und junge Erwachsene halt auch mit dem heidnischen und damit dem sogenannten urgermanischen, urarischen Glauben vertraut zu machen. Den Sittengesetz unserer Art und dem Artbekenntnis kann man dann auch entnehmen, dass es natürlich nicht nur darum geht, sich ideologisch zu schulen und Kinder zu zeugen, bitte sehr reinrassig, sondern dass eben sich dort auch ganz massiv gegen das Juden und gegen das Christentum gewehrt wird. Darum eben auch der Begriff Kampfgemeinschaft, nämlich Kampfgemeinschaft gegen die Verjudung und Verchristianisierung des deutschen Volkes, wie es bei Ihnen heißt. Einige von euch können sich vielleicht auch noch daran erinnern, obwohl Jürgen Rieger nämlich so bekannt ist, dass er Mitte der 90er Jahren ein ähnliches Projekt in Schweden mal versucht hat. Der Bund der Goden, wovon dieses Bild abgeleitet ist, ist auch eine kleine neofaschistisch-heidnisch ausgerichtete Gruppe um August Fendtke. Der Name der Gruppe, die 1990 als Verein eingetragen worden ist, geht nach eigenem Bekunden auf die Goden zurück, welche die Führung der germanischen Stämme innehatte. Die Goden und die Artgemeinschaft bleiben eigentlich mehr so unter sich. Ich gehe nachher genauer darauf ein, welche Funktion Religiosität im rechten Denken hat. Wesentlich mehr eine breite Öffentlichkeit erreicht allerdings das, was wir auch in den letzten Jahren massiv erleben konnten, nämlich sozusagen die Respiritualisierung der Gesellschaft durch so etwas wie die Musik aus dem Darkwave-Spektrum. Und da würde ich ganz gerne ein Lied vorspielen wollen, und zwar von der Band Forseti. Ein namenloses Bangen lag über der

des antiken Griechenland, es ein Volk geben würde, die Hyperboreer, die im Einklang mit der Natur, mit sich selber, und jetzt könnte ich all die Begriffe der Entfremdung aufführen, die sozusagen all das leben würden und unglaublich glücklich wären und in einem goldenen Zeitalter sein würden. In ihrer Platons Worten gesprochen, sozusagen die Götterslieblinge gewesen sind. Erst, eigentlich wissen wir so gut wie gar nichts über diese Hyperboreer. Das ist so ähnlich wie mit den Kelten und Germanen. Es gibt hier und da einige Legenden, es gibt hier und da einige archäologische Fundstücke, aber wenn wir ehrlich sind, können wir sehr wenig dazu sagen, wie sie wirklich gelebt haben, können wir noch weniger sagen, welche rituellen Kulte sie überhaupt praktiziert haben, und vor allem können wir eigentlich gar nichts sagen, wie die Gesellschaft aufgebaut gewesen ist. Diese Götterlieblinge wurden in Griechenland eigentlich, was man heute in anderen Bereichen kennt, so als edle Wilde noch gefeiert und auch gar nicht negativ belegt. Das beginnt erst um 1836, als nämlich ein deutscher Historiker, unter anderem Christoph Karl Baas, das Buch herausbrachte, die altdeutsche Religion, die Mythen der Hyperboreer, wo jetzt der Prozess der genauen Zuschreibung einsetzt. Er fängt nämlich an, die Hyperboreer, wie gesagt, man weiß es eigentlich nicht wirklich, als germanische Stämme ausmacht. Und es wird weiter zugespitzt von Friedrich Nietzsche, später dann 1888 in der Literatur. In seinem Werk Der Antichrist beruft er sich auch auf die Hyperboreer. Und da wird er auch gleich deutlicher, indem er nämlich sagt, dass die Hyperboreer diejenigen seien, die eben die Mission hätten, uns, die Deutschen, vom fremden Glauben, dem Christentum zu befreien. Zitat, die unselige Mitleidsmoral müsse der auserlesene Mensch, die Hyperboreer, die Germanen, die Deutschen, ausmerzen, mit aller Gewalt und mit aller Brutalität. Und hier verdichtet sich eigentlich schon, was 1933 dann auch wirklich als arischer Mythos zum Tragen kommt, nämlich, dass die Germanen, die Arier, das auserwählte deutsche Volk wäre und dass sie alleine die kulturschaffende Rasse auf der Welt wären. Und auch die Konsequenz verdichtet sich hier schon, gegen Juden und Christentum zu sein. Dieser Mythos der Hyperboreer ist gar nicht so tot, wie man glauben könnte, sondern er lebt unter anderem auch in der Theosophie weiter. Die Begründerin der Theosophie, Helena Petrovna Blavatsky, greift diesen Mythos eben auch auf, wenn sie von der Wurzelrasse redet. Nicht ohne Grund betont unter anderem nämlich auch Roman Schweid-Lenker, dass sie den Weg der Esoterik zur arischen Esoterik gelegt hätte. Ihr seht hier einen Zeitungsausschnitt aus der Esotera, einer der größten Zeitschriften auf dem spirituellen Markt. 1,5 Millionen Euro werden jährlich in diesem Bereich übrigens gemacht. Die Esotera heißt mittlerweile Neue Esotera, konzeptionell hat sich aber nicht viel geändert. In dem Standardwerk der Geheimlehre von Blavatsky, welches längst nicht nur zum Standardwerk der Theosophie, sondern eben auch zur abendländischen Esoterik gezielt wird, teilt sie unter anderem die Menschen in verschiedene Rassen ein, stellt fest, dass eben die Arier die höher entwickelsten wären und unter anderem betont sie, dass die Juden eine künstliche Rasse wären und ihre Religion eine sei, des Hasses und des Übelwollens gegen jedermann. Das waren natürlich eben gerade Zitate. Aber Blavatsky gibt Entwarnung, will uns beruhigen, sie würden ein ähnliches Schicksal erleiden wie so viele andere Rassen. Zitat, ein Dezimierungsvorgang findet über die ganze Erde statt, unter jenen Rassen, deren Zeit um ist. Es ist ungenau zu behaupten, dass das Aussterben einer niederen Rasse ausnahmslos eine Folge von der Kolonialisten verübten Grausamkeit und Misshandlung sei. Rothäuter, Eskimos, Papuas, Australier, Polynesen und so weiter sterben alle aus. Die Flutwelle der inkarnierten Egos ist über sie hinweggerollt, um in entwickelteren und weniger greisenhaften Stämmen Erfahrungen zu ernten, und ihr Verlöschen ist daher eine karmische Notwendigkeit. 1884 wurde die erste theosophische Gesellschaft in Eberswalde in Deutschland gegründet. Sie gibt es übrigens noch bis heute. Und ihr seht, das Denken ist längst in der Esoterik so populär, dass völlig unkritisch sie hier in der Esoterik als Stammmutter eines neuen Äons bezeichnet wird. Theosophie ging im Übrigen auch Hand in Hand mit der Ariosophie, die von Guido von List und Georg Lanz von Liebensfels entwickelt worden ist. Lanz von Liebensfels erweiterte allerdings das Konzept und beschrieb, so um 1905 herum, in seiner Zeitschrift Ostara, die übrigens eine Auflage von 100.000 Stück gehabt hat, dass die Menschheit auch zweigeteilt wäre. Ihr könnt euch denken, wie? Zitat, auf der einen Seite blonde, kulturschaffende Ario-Heroen, auf der anderen Seite dunkle, kulturzerstörende Äfflinge. Seine weiteren spirituellen Erkenntnisse sind gewesen, dass eben nur eine germanische Weltherrschaft wirklich alle retten könnten, außer die eben nicht Auserwählten, dann eben auch ein ausgeprägter Paternalismus, mit der Frau übrigens als rassezerstörender Sünderin, und einen extremen Antisemitismus. Schon am Vorabend, und ihr seht, wie ich springe, der Weimarer Republik gründete sich eine Gruppe, die bekannt geworden ist als Thule-Gesellschaft. 1918 wurde auf Betreiben von Rudolf Freier von Sebottendorf, eigentlich hieß er nur Adolf Rudolf Glauer, im Münchner Hotel für Jahreszeiten die Thule-Gesellschaft ins Leben gerufen. Und diese Thule-Gesellschaft verbindet jetzt all das, was eben gerade aufgegriffen worden ist, nämlich die Theosophie, die Ariosophie, und konstatiert sozusagen den Ort, nachdem die Theosophie und Ario-Mystika herausgearbeitet haben, Thule als geistige Urheimat der Arier. Neben der Ariosophie wird sich auch noch auf die Astrologie, auf den Runen, Derwisch und auf verschiedene völkische Rassismen sozusagen berufen. Zu der Infrastruktur dieser Thule-Gesellschaft gehörte unter anderem das Freikorps Oberland, welches unter anderem eben auch die Münchner Räterepublik versucht hat zu vernichten. Symbol des Ordens war es auch schon, das nach eigenen Angaben 1500 Mitglieder gehabt hat, der Rote Adler und das Hakenkreuz. Mitglied, das könnt ihr hier an der Seite sehen, konnte übrigens nur werden, wer unter anderem für mindestens 3 Generationen seine rein rassische arische Herkunft beweisen konnte. Zu dem erlauchten Kreis gehörten damals viele Industrielle, viele sogenannte Kulturschaffende, aber eben auch spätere Mitglieder der NSDAP, beziehungsweise Mitglieder, die dann nachher zu Größen im Dritten Reich geworden sind, wie Alfred Rosenberg, Rudolf Streicher, Heinrich Himmler, Hermann Göring und Rudolf Hess. Hitlers Mitgliedschaft ist bis heute allerdings ungeklärt. Die Theosophie war eine der größten, damals sozusagen kulturell vorherrschenden, neben der Anthroposophie, mit der es wir heute noch immer zu tun haben. Auch Rudolf Steiner bezieht sich auf die Hyperborea und entwirft ein ähnliches Konzept der Wurzelrassentheorie. Das ist auch nicht ganz überraschend, weil Rudolf Steiner nämlich jahrelang auch Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft der Theosophie gewesen ist. Und nur weil sie sich über eine Frage eines Jesuskindes gestritten haben, das in Indien zur Welt gekommen sein sollte, hat er sich von der Theosophie getrennt und die Anthroposophie dann ca. 1913 angefangen zu gründen. In seinen Werken Die Akasha-Chronik, Die Mission der einzelnen Volksseelen, entwirft er ähnlich wie Blavatsky Rassen und verfällt in karmische Gleichgültigkeit, wenn es um die Vernichtung von Menschen geht, und differenziert auch zwischen den ungebildeten Wilden und den europäischen Durchschnittsmenschen. Nicht ohne übrigens die Neger zu diskreditieren und das Blut der Franzosen wegen dem Einfluss der Neger als verderbt zu bezeichnen. Auch hier könnt ihr schon an der Grafik einigermaßen sehen, wie er sich die Menschheitsentwicklung vorstellt. Am Ende sind wir gerade noch immer in der Phase, dass die Arier die Vorherrschenden sein sollten. Die Indianer werden unter anderem als dekadente Abzweigungen bezeichnet, wo auch schon die Sprache, glaube ich, ziemlich deutlich wird. Doch einige andere Zitate möchte ich euch von Rudolf Steiner nicht ersparen, weil sie leider eben doch nicht immer so im Kopf sind, wenn wir über die Anthroposophie reden. Ihr seht, ich bin es gewohnt, auch mit Anthroposophen zu diskutieren, darum immer diese unglaublich langen Passagen, damit es nicht heißt, es ist aus dem Kontext gerissen. Hier lese ich jetzt aber nur Fragmente vor, unter anderem hier an der Stelle. Diese Schwarzen in Afrika haben die Eigentümlichkeit, dass sie alles Licht und Wärme vom Weltraum aufsaugen. Sie nehmen das auf. Und dieses Licht und diese Wärme im Weltraum, die kann nicht durch den ganzen Körper hindurchgehen. Weil ja der Mensch immer ein Mensch ist, selbst wenn er ein Schwarzer ist. Es geht nicht durch den ganzen Körper durch, sondern hält sich an der Oberfläche der Haut und da wird die Haut dann selbst schwarz. Hier unten. Die Weißen sind eigentlich diejenigen, die das Menschliche entwickelten. Daher sind sie auf sich selbst angewiesen. Wenn sie auswandern, so nehmen sie die Eigentümlichkeit der anderen Gegenden etwas an. Die weiße Rasse ist die zukünftige, die am Geiste schaffende Rasse. Hier unten. Neulich bin ich in Basel an eine Buchhandlung gekommen. Da fand ich das neueste Programm dessen, was abgedruckt wird. Ein Negerroman. Wie überhaupt jetzt die Neger allmählich in die Zivilisation von Europa hereinkommen. Es werden überall Negertänze aufgeführt, Negertänze gehüpft. Aber wir haben ja sogar schon diesen Negerroman. Er ist urlangweilig, gräulich langweilig, aber die Leute verschlingen ihn. Ja, ich bin meinerseits davon überzeugt, dass wenn wir eine Anzahl Negerromane kriegen und wir geben diese Negerromane den schwangeren Frauen zu lesen, in der solche Gelüste manchmal entwickeln können, wir geben diesen Negerroman den schwangeren Frauen zu lesen, da braucht gar nicht dafür gesorgt werden, dass Neger nach Europa kommen, damit Mulatten entstehen. Da entsteht durch rein geistiges Lesen von Negerromanen eine ganze Anzahl von Kindern in Europa, die ganz grau sind, Mulattenhaare haben, die Mulattenhaare ähnlich aussehen werden. Ich habe vorhin die Titel genannt, auch nicht ohne Grund, die Mission der einzelnen Volksseelen oder die Akasha-Chronik sind laut der Anthroposophie selber, die Standardwerke der Anthroposophie, und just da könnt ihr solche Stellen finden. Solche Stellen heißt konkret, dass es an die 120 solche Aussagen von Rudolf Steiner gibt. Berechtigterweise wird darauf hingewiesen, dass er über 360 Bände geschrieben hat. Allerdings als in den Niederlanden das zum Eklat geführt hat, hat dort die Anthroposophische Gesellschaft in den Niederlanden diese Stellen überprüft und festgestellt, jawohl, tatsächlich, einige davon sind so eindeutig rassistisch, dass sie sogar unter dem Antidiskriminierungsgesetz in den Niederlanden fallen würde. In der Bundesrepublikanischen Anthroposophischen Gesellschaft ist diese Debatte leider etwas anders verlaufen. Dort wird zum einen darauf hingewiesen, naja, mit den Rassen nicht so schön. Aber das löst sich irgendwann, weil die Rassen nämlich irgendwann in der Anthroposophie verschwinden, laut Rudolf Steiner. Stimmt, das wird 3336 sein. Bis dahin könnte man vielleicht über diese Position doch mal diskutieren. Der zweite Einwand ist, ja, das hat er ja gesagt, aber eigentlich hat er das gar nicht alles wirklich geschrieben, sondern den Großteil seiner Texte sind eigentlich mitstenografierte Reden. Daran sei nur erinnert als Gegenargument, und das kann man dann auch nur so bissig zurücksagen, naja, was ist dann von den über 360 Werken dann wirklich von Rudolf Steiner? Da sagt ihr, das ist von Steiner, da nicht. Also so geht es, glaube ich, in der Argumentation dann eigentlich auch nicht so ganz. Dass das auch Auswirkungen hat, glaube ich, wird deutlich. Ist dann vielleicht nicht ohne Grund, dass man eben in Braunschweig in der Waldorfschule nicht ganz mitbekommen hat, dass vielleicht Andreas Mohlau unglückliche rassistische Formulierungen vielleicht präsentiert hat, dass unter anderem eben Jürgen Rieger kein Problem hat, sein Kind sozusagen der Anthroposophie anzuvertrauen. In den letzten Jahren ist auch immer wieder festzustellen, dass gerade bestimmte Elemente der Esoterik für die Rechten immer spannender werden, beziehungsweise ähnliche Denklogiken haben. Hier einige Beispiele. Die Esoterik, alle gehen in den zentralen Punkten davon aus, dass die Welt sozusagen und der Mensch, die Natur und der Kosmos eigentlich nur auf spirituellen Prinzipien basieren, die in einer inneren Struktur, in einer festgeschriebenen Ordnung stehen. Und jetzt könnt ihr euch genau vorstellen, wie eng allein dieser Gedanke, feststehende Ordnung, die in Häkchen, das könnt ihr an dem nächsten Punkt schon sehen, mit Erkenntnisstufen, die eben nur Auserwählte erkennen können und danach das Weltgeschick lenken können, wie eng das mit dem organischen Verständnis der Rechten möglich ist, zu verbinden, ohne da irgendwas missinterpretieren zu müssen. Und wie es auch damit zu verbinden ist, mit dem Führertum, nämlich nur der Eingeweihte, der diese Erkenntnis hat, die spirituellen Energieflüsse zu erkennen, ist sozusagen derjenige, der auch lenken und leiten soll. Das heißt eigentlich, dass die Esoterik in sich impliziert, wenn man sie so hart auslegt und als geschlossenes Konzept für sich entwirft, dass sie zu einer ordnungspolitischen Kategorie wird, in der sich bitte sehr jeder eben den kosmischen Energieströmen Prinzipien zu unterwerfen hat, einzuordnen hat, damit eben das Gleichgewicht entweder wiederhergestellt wird oder eben das Gleichgewicht überhaupt nicht sozusagen in Frage gestellt wird. Das bedeutet eigentlich, dass jegliches Denken, was das ein bisschen in Frage stellt, für sie eigentlich schon ein Tabubruch ist. Das bedeutet nichts anderes, dass für sie nicht mehr getrennt wird, dass in den letzten Moment nicht die Reflexion beginnen soll, wo man was verändern soll, sondern die Einsicht in die Notwendigkeit, sich einzubetten. Und das merkt ihr auch schon daran, welche Lösungen dann eben zum Beispiel vorgeschlagen werden in der Esoterik. Ich nenne hier nur ein Beispiel. Wenn es dir eben schlecht geht, dann erkenne das bitte sehr als einen Teil sozusagen deines Lebensabschnittes. Das sind solche Formulierungen wie Krankheit als Schicksal, Arbeitslosigkeit als Möglichkeit. Und das ist alles nicht jetzt rumgesponnen von mir, sondern das sind Buchtitel, die man genau im esoterischen Buchhandel bekommen kann. Das bedeutet aber auch, und das muss man ganz deutlich sagen, wenn es so eng verwoben ist, dass jede Störung der Harmonie vom menschlichen Bewusstsein damit beginnt, dass er eben sich nicht in die Naturgesetze einbettet oder in die kosmischen Gesetze, dass eigentlich jedes kritisches Denken, wenn man es böse sagt, kaum möglich ist. Jede freie Entscheidung auch kaum möglich ist. Also wenn ich zum Beispiel auf die Idee komme, vielleicht lieber mit einem Mann als Mann zusammenzuleben oder als Frau mit einer Frau, widerspreche ich eigentlich den spirituellen, natürlichen Regeln. Ein ganz großer Knackpunkt hierbei und auch ein großer Überschneidungspunkt ist ein indirekter Aspekt, der ziemlich deutlich wird. Sie alle gehen davon aus, dass ja eigentlich die Aufklärung, die moderne Gesellschaft, das Spirituelle aus der Welt vertrieben hat. Und in dieser Ablehnung haben sie eine bestimmte Reihenfolge. Für sie ist nämlich das Juden und das Christentum hauptverantwortlich dafür, dass überhaupt die Aufklärung erst gedacht werden konnte, nämlich als ideengeschichtlichen Vorlauf, und dass damit der Mensch anthropozentristisch in den Mittelpunkt gestellt worden ist. Und damit ist eigentlich das Göttliche aus der Welt vertrieben worden. Anders gesagt, jedes dualistische Denken, also der Mensch hier, das Göttliche im Himmel, oder eben aufklärerisch gedacht, ich denke, also bin ich, und habe vielleicht gar keinen spirituellen Funken, hat zur Folge in ihrer Logik, dass der Mensch völlig entfremdet durch die Welt läuft und darum gerade das Christen- und Judentum hauptverantwortlich sozusagen für diese Entfremdung des Menschen ist. Und ihr könnt euch vorstellen, dass dann auch es nicht so überraschend ist, dass eben jegliches jenseitsorientiertes Denken für sie eigentlich naturzerstörerisch und menschenfeindliches Denken ist. In den letzten Jahren wurde es ziemlich deutlich, dass die extreme Rechte das für sich mehr und mehr in den Vordergrund hebt. Schon 1945, ich hatte es gesagt, ich gehe nicht auf den Nationalsozialismus ein, sind nicht erst extrem rechte Parteien gegründet worden, sondern tatsächlich religiöse Organisationen der extremen Rechten, wo sie unter anderem dann eben ihre Kulte weiterbelebten, aber eben auch erstmal sozusagen ihre Position versuchten zu aktualisieren. Erst Mitte den 60er Jahren, ausgehend von der sogenannten Neuen Rechten, haben eigentlich die extremen Rechten angefangen, mehr und mehr wieder auch offen sich auf ihre mythischen Bezüge zu setzen. Und es wird, glaube ich, ziemlich deutlich bei einer Person, die hier vielleicht nicht ganz unbekannt ist, weil sie in Nordheim, glaube ich, immer noch als Lehrer tätig ist, als Oberstudienrat, hat nämlich Karl-Heinz Weismann, der seit etlichen Jahrzehnten bei der Neuen Rechten unter anderem im Hintergrund der Jungen Freiheit wirkt und dem Institut für Staatspolitik federführend dabei ist, die Linie eigentlich schon entworfen. Zitat: Eine Politik ohne mythische Letztbegründung ist gar nicht möglich. Wer heute in der Demokratie wirkungsvoll Politik machen will, muss zu den mythischen Grundwahrheiten zurückkehren und sie glaubhaft und möglichst mitreißend verkörpern. Das hat er schon 1988 im Kritikon geschrieben. Kritikon ist auch eine der neurechten Publikationen der letzten Jahre oder mittlerweile auch Jahrzehnte leider. Und da wird deutlich, was ich vorhin versucht habe zu skizzieren, welche Funktion Religiosität und mythische Positionen für sie haben. Nämlich als Letztendbegründung ihrer politischen Orientierung und damit auch den Versuch, sozusagen andere Menschen von ihrer absoluten Wahrheit in der Position zu überzeugen. Und Karl-Heinz Weismann wird noch deutlicher. Wahrscheinlich wird der Paganismus, Einschiebung von mir, religiöse Vorstellungen aus älteren Kulturen, die sich innerhalb einer fortschreitenden Kultur erhalten, zukünftig in einer Weise gesellschaftsfähig werden, wie es zuvor schon die New Age-Bewegung geworden war. Manche Anzeichen sprechen dafür, dass er an die Stelle dieser älteren Strömung treten wird. Wohl kaum in der Gestalt der völkisch-religiösen Ideologie, gar der Ariosophie, oder durch die Ideen einer Sigrid Hunke, wohl kaum durch den Siegeszug der Nouvelle Droite, der Neuen Rechten, aber denkbar als Konsequenz des Einsickerns einer Mischung grün-alternativer, okkulter, neuheidnischer Vorstellungen. Das hat Karl-Heinz Weismann schon 1991 geschrieben in dem Buch Drieden, Goden, Weiße Frauen. Und er hat das nicht als Warnung geschrieben, sondern eigentlich als Leitmotiv. Das ist auch, wo ich abschließend noch einige Beispiele benennen möchte, wie in diesen letzten Jahren in dem Spektrum mehr und mehr versucht wird, genau diesen Prozess zu forcieren. Das Buch, was ich, aus dem eben gerade zitiert worden ist, ist im Übrigen nicht in irgendeinem kleinen rechten Verlag erschienen, sondern im Herder Verlag. Also doch recht anerkannt. Karl-Heinz Weismann macht im Übrigen auch einige Sendungen beim Deutschlandfunk. Ihr seht hier auch zwei andere Titel, Europas eigene Religion von Sigrid Hunke und von Alain de Benoist, Heide sein, zu einem neuen Anfang. Sigrid Hunke ist eine der wenigen Frauen in der extremen Rechten, die jahrzehntelang auch ideologiebildend tätig gewesen ist und sie versucht, wie der Untertitel es andeutet, der Glauben der Ketzer, sozusagen das arische Denkgebäude wieder zu mobilisieren, indem sie das in Ablehnung in kritischer Distanz zur katholischen Kirche unter anderem schreibt und versucht sozusagen, auch dort eine mythische Letztendbegründung. Karl-Heinz Weismann, wie gesagt, hat vor allem den Schwerpunkt in der Idee, dass er dann nämlich in dem Buch verschiedene völkische Strömungen religiöser Ausprägung schildert, eben in der Hoffnung, wie im Zitat deutlich geworden, dass die in der Mitte der Gesellschaft, gerade im alternativen Bereich, Fuß fassen könnten. Alain de Benoist, ist bestimmt einigen von euch bekannt, ist der führende neurechte Theoretiker aus Frankreich, der auch viel in der Jungfreiheit zu lesen ist und sich selbst mehr als Heide versteht und das als eigene Glaubensalternative präsentiert. Diese Glaubensalternative ist aber eben nicht irgendwie nur so in einem kleinen Zirkel verbreitet, sondern wird versucht, massiv weiterzuentwickeln. Unter anderem in dem Thule-Seminar in Kassel. Pierre Krebs ist einer der Macher. Und dieses Thule-Seminar, wie der Name schon andeutet, bezieht sich eben auf die Thule-Gesellschaft, die vermeintliche Urheimat der Arier, wo eben auch versucht wird, wie Sie das nennen, die Geschichte mit dem Mythos zu verbinden, damit der Mensch über seine Götter hinauswächst in der Verbundenheit zu seinen Ahnen, zu seinem Boden, zu dem Wind und den Steinen. Das klingt auch wieder vielleicht etwas skurril, aber in den letzten Jahren ist dieser Thule-Gesellschaft die das auch manchmal ein bisschen salopp auf den Punkt bringt, nämlich als Spooky Bibel Nein Danke, wirklich gelungen, auch im Jugendbereich der neonazistischen Szene zumindest ihre Schriften zu verbreiten. Fast kaum noch mit dem Hauch eines extrem Rechten präsentiert sich in den letzten Jahren immer mehr der Arun Verlag. Der Arun Verlag, hier einige Buchtitel, ist 1989 von Stefan Björn Ulbricht gegründet worden. Björn Ulbricht ist ein früheres Mitglied der Jungen Freiheit gewesen und er hat in thüringischen Engerdar diesen Verlag mittlerweile angesiedelt. Und er versucht genau das, was eben gerade so ein bisschen angedeutet worden ist, alte esoterische rechte Theoretiker wieder populär werden zu lassen, wie Julius Evola oder Otto Rahn oder Weisthor. Und gleichzeitig, und das ist das Besondere bei ihm, darum findet man ihn fast auch in allen Esoterikbuchläden, hat auch esoterische Publikationen, wo ganz pragmatische, ganz einfache Sachen dargelegt werden, nämlich Naturreligionen, wo unter anderem, ich muss mich mal umdrehen, dargestellt wird, welche Bräuche man machen kann zu Ostara oder zur Hochzeit, wie Symbole gebacken werden könnten oder wie eben das Kindername richtig gefunden werden sollte, damit man eben in der eigenen, ureigenen Religion sich bewegt. Stefan Björn Ulbricht wird eigentlich immer ziemlich sauer, wenn man ihn in dem Zusammenhang erwähnt und betont auch immer wieder, ja, ich war in der Jungen Freiheit, ist lange her, mein Gott, und irgendwann ist ja mal gut. Und er hätte mit der rechten Szene eigentlich überhaupt nichts mehr zu tun. Glücklicherweise macht er uns immer ein bisschen die Freude, dass diese Bücher meistens auch mit Bildern sind, wo dann gezeigt wird, wie welche rituellen Praktiken auch gemacht werden sollen. Und da können wir halt leider, für ihn leider regelmäßig feststellen, dass dort ein ganz bekanntes Personal aufläuft, nämlich etliche Rechte, die wir aus dem Umfeld der Freien Kameradschaften oder von anderen rechten Projekten halt auch kennen. Trotzdem ist es leider so, dass wir feststellen müssen, dass der Arun Verlag auch mit diesem abgesplitteten Projekt immer wieder in Esoterikhandlungen zu finden ist. Und ich bin jedes Mal überrascht, wie damit umgegangen wird. Unter anderem haben wir in Bremen in einem Buchladen mal darauf hingewiesen, sind hingegangen und haben nicht gesagt, hey, das ist ein faschistisches Projekt und überhaupt, und was seid ihr für Idioten? Sondern wir sind halt hingegangen und haben gesagt, ja, hallo, den Björn Ulbricht kennt er vielleicht nicht. Ja, die Theoretiker kennt auch vielleicht nicht jeder gleich sofort, aber das ist eigentlich der und der und das ist der und der Autor und den hat sogar Umberto Eco unter anderem als faschistischen Guru bezeichnet. Da ging es um Julius Evola, ein spirituell angehauchter Faschist, der in der Zeit des Faschismus in Italien und bis in die 50er Jahre gelebt hat. Und dann wurde uns in Bremen tatsächlich dann nichts gesagt, oh ja, finden wir ganz schlimm, haben wir gar nicht gewusst, sondern wurde ein Pendel rausgeholt. Und dann wurde das Buch ausgependelt. Und ihr könnt euch vorstellen, was das Ergebnis gewesen ist. Ja, das kann ja alles sein, aber das Buch ist gut. Julius Evola, nur darum habe ich es auch ebenso deutlich versucht auszuführen, ist eine sehr zentrale Figur innerhalb der extrem rechten, spirituell angehauchten Bewegung. Hier seht ihr unter anderem ein Seminar. Und da gibt es eine Stelle, wo etwas schon deutlich wird, wie Evola tickt. Er ist ja verstorben. Hier unten nämlich eine Veranstaltung für einen ganz bestimmten Menschentypus. Auch da wird, glaube ich, schon das Elitäre moderat formuliert, ziemlich deutlich. Und Julius Evola ist wirklich davon ausgegangen, dass eben nicht alle Menschen gleichwertig sind, sondern dass es eben nur einen bestimmten Teil der Menschheit, nämlich die arisch orientierten Menschen, sozusagen überhaupt in Häkchen ein Lebensrecht haben. Und das Besondere an seinen Werken ist, unter anderem Revolte gegen die Moderne oder Menschen inmitten von Ruinen, dass sie nicht nur jammern über die Entfremdung des Menschen, sondern dass sie auch lebenspraktische Anweisungen geben, wie halt ein Rechter sozusagen sich dann in der modernen Welt zurechtfinden soll. Er soll nämlich, wie hier ein bisschen angedeutet, die urtraditionellen Religionen wiederfinden, den sozusagen ureigenen Glauben. Und wenn er den verinnerlicht hat, dann kann ihn die moderne Welt eigentlich schon gar nicht mehr anfischen. Zu dieser ureigenen Tradition gehört unter anderem, dass das Christentum natürlich eine reine Mitleidsmoral wäre, die immer nur auf die Schwachen Rücksicht nehmen würde, dass eigentlich bitte sehr der Übermensch endlich kommen sollte. Und zu dieser arischen Glaubensalternative bei ihm gehörte im Übrigen auch, dass eben eine arische Priesterkaste die Gesellschaft lenken und leiten sollte. Und wenn da mal ein Mann verstorben ist, war eigentlich auch nichts gegen eine Witwenverbrennung einzuwenden. Seit 2001 ist die Sektion, um die es hier geht, Synagogen und Europäen, in Deutschland gegründet worden von Marc Lüders. Und sie hat in den letzten Jahren auch sich immer mehr herausgebildet als eine sehr interessante, in Häkchen, rechte Strömung, extrem rechte Strömung, die unter anderem die Zeitschrift Hagal, die allumfassende, mitverantwortet. Vielleicht können das einige von euch ein bisschen sehen, was dort verbunden wird. Also eine indische Figur und das Hakenkreuz in Binde, natürlich klar, in welcher Anlehnung das ist. Auch hier ist das Besondere, dass die Zeitschrift Hagal, die im Regin Verlag mittlerweile herausgegeben wird, versucht, indische, in ihrer Logik durch die Völkerwanderung bewiesen, arische Religionen sozusagen wiederbeleben will und kombinieren möchte, eben mit den deutschen Glaubensalternativen, wie hier der Nationalsozialismus verstanden wird. Die aktuelle Ausgabe wirbt unter anderem dann auch mit einem kleinen Kunstdruck eines Porträts von dem Führer der rumänischen Eisernen Garde, Corneliu Codrianu. Und unter anderem ist eine ganze Seite dieser Frau gewidmet, Sati Devi, eine Inderin, die das Buch Gold im Schmelztiegel herausgebracht hat. Auch hier gibt es unglaublich viel zu erzählen. Für sie, Zitat, besteht kein Zweifel daran, dass Tierquälerei ebenso wie Sozialismus, Umweltzerstörung, ebenso wie Demokratismus im anthropozentristischen Weltbild verwurzelt ist. Ihr könnt euch natürlich vorstellen, dass sie das nicht positiv meint, wenn wir nämlich den Rest hier lesen. Hier unten. Am Ende des Ersten Weltkrieges erhob sich aus dem gebrochenen Deutschland der Mann, der vom Schicksal bestimmt war, einen neuen Stolz mit einem neuen, freudvollen Lebensoden einzuflößen. Nicht nur seinem eigenen Volk, sondern der rassischen Elite der ganzen Welt. Der größte Europäer aller Zeiten, Adolf Hitler. Sie verbrämt sozusagen letztendlich das ganze NS-Programm von Adolf Hitler esoterisch. Ich glaube, das spricht für sich, da muss man gar nicht so weit drauf eingehen. In den letzten Jahren, wie gesagt, meistens durch Musik ausgedrückt, wird in der rechten Szene mehr oder minder heidnisches, esoterisches Denken propagiert. Am Anfang ein Beispiel von der Band Lanza, ihr wisst, die ist mittlerweile verboten als kriminelle Vereinigung, hat etliche Jahre gedauert. Die, ich sag mal so, für ihr Klientel das kurz auf den Punkt bringen. Das Lied heißt Wallfahrter Wotan. Wir wollen euren Jesus nicht, das alte Judenschwein. Denn zu Kreuzen kriechen kann nicht für euer sein. Die Bibel und das Kruzifix, die soll der Geier holen. Wir wollen eure Waffen nicht und euren Schweinebart aus Polen. Ich glaube, das genügt. Ihr seht, wie einfach man theoretische Sachen kurz auf den Punkt bringen kann. Zumindest die Band Lanza hat es kurz und knackig für ihr Spektrum dargelegt, dass eben sie das Juden- und Christentum nicht haben wollen und dass schlicht und einfach für sie natürlich eher die germanische Götterwelt das Leitmotiv sein soll. Das wird natürlich in esoterischen Kreisen überhaupt nicht gut ankommen. Schon wegen der Musik, wegen der Eindeutigkeit. Ein anderes Beispiel von der Band Carpe Diem, Kinder des Nordens. Hört ihr die Flöte des alten Manns? Er zieht so von Nord zu Ort. Von überall kommt man zum Marktplatz gerannt und lauscht dort seinem Wort. Von alten Tagen, von einem vergangenen Volk. Die Einigkeit hat es getragen und tief in sich trug es den Stolz. Die Freiheit war das höchste Gut und Treue war höchste Pflicht. Sein Glaube gab ihm größten Mut und Freiheit kannte es nicht. anders nach einiger Zeit. Das Böse kam über das Land. Ein fremder Gott brachte unendliches Leid. Die Zwietracht, sie nahm überhand. Das Leben war fortan verachtet und auch das Gesetz der Natur. Die Seele des Volkes umnachtet, weil es seine Götter verlor. Ja, dies auch nur als ein kleiner Höreindruck. Ich glaube, auch hier beim ersten Mal hören wird schon ziemlich deutlich, wie eigentlich vertont dort rechtes Gedankengut präsentiert wird. Die fremden Götter, die uns entfremdet haben von dem Göttlichen, von unseren eigenen Ahnen, von unserer eigenen Religion, die eben, und so endet das Lied dann letztendlich auch, bitte sehr vertrieben werden sollen. Das ist natürlich eine heftige Kritik neonazistischer Art an die Christianisierung. Und ihr habt dort auch raushören können, schon den zentralen Punkt, dass das aber trotzdem immer noch in dem deutschen Volk drinne wäre. Alte, weise Männer ziehen halt übers Land und würden dieses Wissen weiter verbreiten. Wer immer damit auch konkret gemeint sein mag, da kann man natürlich auch an einige rechten Theoretiker ein bisschen denken. Ich komme zum Schluss. Die Esoterik und ich denke auch das Heidentum sind eben in dieser Interpretation in keinster Weise irgendwie eine humanistische, emanzipatorische Theorie oder Religiosität. Ganz im Gegenteil, es wird ziemlich deutlich, dass sie eigentlich zum einen verhindert, dass man die wirklichen gesellschaftlichen Ursachen von Entfremdung des Menschen, von der Natur, von sich selbst überhaupt nicht erkennen kann. Es wird irgendwie verklärt in irgendwelchen spirituellen Ebenen. Und zum anderen, dass gleichzeitig jegliches kritisches Denken, was eben doch da ist an der modernen Gesellschaft, es ist ja nicht so, dass wenn man die Kritik kritisiert, esoterische Art, dass man nicht selber vielleicht Kritik an der modernen Gesellschaft hat, dass das sozusagen gar nicht mehr realisiert wird. Das wird pauschal abgetan und in keinster Weise mehr irgendwie positiv gewendet. Im Gegenteil, alle Konzepte, die egalitär, humanistisch ausgerichtet sind, christlich, jüdisch, sind für sie eben menschenverachtende Konzepte, da sie eben dualistisch ausgerichtet sind. Es klingt immer ein bisschen hart, aber es sei doch zum Schluss erlaubt. Adorno hat es eigentlich schon ziemlich böse auf den Punkt gebracht, was vielleicht das zentrale Problem ist. Zitat: Die Neigung zum Okkultismus ist ein Synonym der Rückbildung des Bewusstseins. Es hat die Kraft verloren, das Unbedingte zu denken und das Bedingte zu ertragen. Im besten Falle manifestiert es Konformismus, im schlechtesten Fall forciert es weitere autoritäre Ideologeme. Karl-Heinz Weißmann hofft das. Ich glaube, es ist deutlich geworden, dass das nicht ganz unbegründet ist. Vielen Dank für eure Geduld.